Wo ist Gott? Himmel und Erde wurden durch sein Wort rühmen seine Macht. Wo ist Gott? Alles, was lebt, ist seiner Hände Werk, zeugt von seiner Macht. Wo ist Gott? Zeiten und Welten sind zu klein für ihn, größer noch ist Gott. Wo ist Gott? In einem Licht, da niemand hingelangt, ohne Gottes Gnad. Wo ist Gott? Oh, meine Sünde lässt mich schauen nicht Gottes Angesicht. Wo ist Gott? Kam in die Welt, in Jesus starb für uns, nahe kam uns Gott. Wo ist Gott? Herrscht mit Jesus, seinem eigenen Sohn, ihm ist alle Macht. Wo ist Gott? Nur eine Hand breit neben mir ist Gott, bin in seiner Hand. Wo ist Gott? Gott ist in mir, in seinem heiligen Geist, Halleluja.